Rausche dort die rasche Jugend eilt. An jedem Aste schwinget sich der kleinen lose Schar und dir bewegten Staud entstürzt gleich Hagelschauer die lockere Frucht. Hier klimmt der junge Baum den hohen Stamm entlang, die Leiter flink hinauf vom Wipfel. Sieh dir sein Liebchen an. Und ihrem Tritt entgegen fliegt dann im trauten Scherze die Runde muss heran. Im Garten stehen um jeden Baum die Mädchen groß und klein, dem Obste, das sie glauben, an frischer Farbe klein.